Lesung der Botschaft vom 14. Januar 2022 von Thomas aus der Familie Neubert mit dem Titel Krieg und Frieden. Ergänzend zum gestrigen Thema will ich beifügen, reise du bitte während langer Winternächte rund um die Wintersonnenwende nach Helsinki. Betrachte im Dunkel dort stundenlang den Lauf sogenannter nördlicher Hemisphäre und du wirst etwas Erweckendes feststellen, das man dir seit der Entdeckung des heliozentrischen Weltbildes vorgaukelt. Ich orientiere mich während solcher Schauungen gern an den Plejaden, ihnen nachfolgend das Sternzeichen Stier, direkt dorthinter folgend Orion. Alle diese Schwindeleien existieren nur als prismatische Darstellung am Firmament. Weilst du lange genug draußen und aufmerksam den Himmel dabei betrachtend, stellst du fest, während du dich um die eigene Achse rechtsseitig drehst, die gleichen Himmelszeichen umkreisen den Mittelpunkt der Erde in der Sinki der Hel, des sogenannten Suomi, beziehungsweise in der Landessprache Perkele. Wie also erklärt die ach so erfolgreiche, in ihrer Täuschung wirkende Wissenschaft nur dem aufgeklärten Menschen einen von ihr geschwindelten Erdball, des Weiteren ein aus 60 Trilliarden Sternen bestehendes Universum, das für die meisten Täuscher innerhalb der Öffentlichkeit nur darum besteht, um Mensch klein und unvollkommen in seiner geistigen Prägung und, da alles Geist ist, hiernach auch im Weltlichen als einen Behinderten zu gestalten. Astrologen wie Silke Schäfer brauchen diesen Schwindel für ihre Arbeit, verdient ihnen das Täuschende schließlich Geld, so die Menschen dumm sind und glauben, anstatt endlich wissend aus dem Kokon der Raupe zu entschwinden. Dass jeder Tag, jede Zeitperiode ihre eigenen energetischen Qualitäten hat, stellt keinen Betrug dar. Sie, die Ausgebildeten, könnten alles Gute nutzen, was die Wahrheit herzugeben weiß. Kannst du mir bitte beantworten, Thomas, was das mit dem Dualismus auf sich hat? Ich lese viel über Karma und was ich und auch alle Menschen als Kollektiv alles ertragen, dulden müssen. Wenn wir das eine schon hatten, dann kommt das andere auf uns zu. Ich blicke da nicht mehr durch. Ist Deutschland momentan am Abtragen seiner Schuld wegen dem guten Leben ab den Jahren 1871? Lasse dir Zeit, hast sicher viel um die Ohren. Ganz liebe Grüße und viele Küsse, Simone Unger. Schuld und Karma sind zwei gänzlich unterschiedliche Themen. Sei gegrüßt, liebe Simone. Schön, dass du diese Fragen stelltest. Wird ein weitreichendes Thema, das wir bereits mehrfach im Ansatz besprachen, doch nie so recht in die Klarheit kam, ist weitreichend zu betrachten, in welchen Verträgen wir als Individualwesen und als Gesamtheit, als Kollektiv verstrickt sind. Beginnen muss ich dazu noch einmal mit: Alles in dieser Welt ist Energie. Im Klartext bedeutet die Überschrift im Umkehrschluss: Nichts kann also für die Hintergrundmacht Grünlands ungesehen geschehen. Jede kleine Lüge trägt einen energetischen Schuldtitel. Jedes Verbrechen wird im Buch des Lebens seinen Eintrag finden. Vor allem die Schwindeleien, Täuschungen und Verbrechen gegen unser Volk sind in jenem Werke aller Titel seit Anbeginn hinterlegt, und so kann keine Marionette und lange nicht die Puppenspieler, die mit ihren Fäusten weitreichend in den Ärschen der Marionetten diese steuernd rumvorwerken, sich am Tag der Abrechnung aus der Affäre ziehen. Kein Scheinbeamter entkommt, kein angeblicher Bestalter, der nur den Titel sich von seinem Parteibonzen geben ließ, kein Rothschild, kein Rockefeller, kein Schiff, kein Warburg, kein Schwab, kein Gates, kein Soros. Sie alle werden ein Vielfaches von dem uns Gereichten ertragen müssen, was jene Kinder des Teufels seit 1618 seitens ihres unheilvollen Wirkens gegen unser Volk unternommen hatten. Man wird ihre Seelen so lange erhalten, bis diese seitens der unertragbaren ihnen zugeführten Qualen gänzlich in ihre kleinsten energetischen Anteile zerfetzt sind und danach erst das mickrige Resultat des noch übrig gebliebenen Restes für alle Ewigkeiten verbannen. Isaias hierzu 78. Denn alle Gedanken sind in Grünland zu sehen. Wohlverständliche Botschaft, deutlich zu erkennende Bilder. Und nicht nur die Gedanken sind geistige Ergüsse nur Grundlage späterer Taten. Jene energetische Dargestalt hinterlässt ihre Spuren, wie Bitcoin jede Transaktion in ihrer Matrix aufzuzeigen weiß. Alle Gedanken sind von Grünland aus gesehen und so erkennen auch die Dämonen vom Rande Grünlands und stellen sich auf jede anders geartete Sichtweise ein. Darum die Warnungen unserer Altvorderen, nur reinste und liebevollste Gedanken uns in unser Haus, Geist, zu verschaffen. Wir ansonsten das Resultat unseres heutigen Denkens morgen in unserer Stube zu ertragen haben. Bei durchschnittlich 80.000 Gedanken täglich kommt in der Zeit des herrschenden Informationskrieges mächtig viel Müll zusammen. Im Grunde bist du es. Einmal spartanisch gesprochen, Simone, die den satanischen Laden mittels ihrer Gedanken am Laufen hält. Nicht du partiell betrachtet, aber Deutsch, der vollends Doofe, sieht sich den Ultrascheiß der Lügenpresse an und spielt fleißig mittels seiner Schöpferqualität mit. Es brauche so wenig, um das System binnen 4 Wochen zu beendigen, indem alle Deutschsprachigen einfach mal einen schönen Kurzurlaub machten, nichts konsumierten, nicht TV noch Radio ihr letztes bisschen Denkknete wegbrennen ließen und einfach mal im Bett in aller Stille liegen blieben oder spazieren gehen, draußen ein wenig Kraftsport betrieben, ansonsten nichts täten, außer lichtvoller, friedliebender Gedanken zu hegen. Keinen einzigen Cent des wertlosen Geldes ausgeben, wäre tatsächlich Heilung. Nicht zur Arbeit gehen, egal welchen Job Mensch bekleidet, und schon wäre nach wenigen Minuten der Ausnahmezustand erreicht. Nach Stunden müsste die ihres eigenen Wesens wegen energielose Verwaltung den Notstand erklären. Nach 3 Tagen hätten wir den Pakt gezeigt, wer wirklich der Machthaber innerhalb des Volkes ist. Und dass alle Macht natürlich immer vom Leistungsträger ausgeht. Nach 1 Woche würden wir den wahrhaftigen Staat mittels Fahnenhissung auf dem Reichstag ausrufen, unsere alten Gesetze vom Staub befreien, wichtige Menschen noch einmal. Menschen, die sich in den verschiedenen Völkern im Vorfeld um Frieden und liebevolles Miteinander bemühten, als Notstandsleiter bis zur Salbung eines jeweiligen vom Volke bestimmten Monarchen erwählen. Sofort würde die Reichsbank aus unseren mehr als 3000 Tonnen Gold wertstabiles Geld ins Volk bringen. Es gehört schließlich dem Volke. Die Lügenmedien stünden unter Beschlagnahmung, würden ab diesem ersten Tage der Freiheit einzig Informationssendungen Tag und Nacht in vollkommener Wahrheit berichten, sodass auch der letzte Deutsch endlich erkannt haben wird, wie falsch sein krankes Denken und Handeln die gesamte Zeit des stinkenden Faschismus war. Vor allem das unfassbar geisteskranke Denken, aus milliardenfachem Tiermord einen Frieden auf Erden erzeugt zu bekommen. Nach weniger als 6 Monaten wären die Menschen der Heimat im Modus der Vollkommenheit neuen Friedensreiches. Der kommende Staat des Mittelreiches beschäftigt nur wirklich gebrauchte Menschen. Das Königreich Preußen umfasste 80 Millionen Einwohner, brauchte 150.000 Beamte. Die Staatsquote war marginal, Steuern fielen für Unternehmen ab einem Jahresgewinn von 1 Million Mark an. Private waren nicht steuerpflichtig. Der Höchststeuersatz lag bei 4%. Benzin würde innerhalb einer solchen Struktur nach der Berechnung von Hagen-Gorsham, technischer Berater von Shell, bei 22 Dollar Cent pegeln. Diesel bei 19 Cent. Erdgas unserer russischen Brüder, hierin auch die Umlagekosten bereits involviert, müssten einmal halbjährlich oder besser noch jährlich gegenüber dem Versorger abgerechnet werden, da ansonsten der Zahlungsaufwand nicht lohnenswert im Verhältnis einer Überweisung wäre. So wirst du momentan beschissen, lieber Mensch. Und bedenke immer dabei, jede öffentliche Zahlung, die du freiwillig als Person leistest, wird deinem Kollateralkonto neunfach erneut belastet. Menschen haben Menschenrechte, Personen Leistungspflichten. Erst nach Herstellung der Ordnung in den einzelnen Staaten des deutschsprachigen Raumes würden die Verhandlungen um die Reparationszahlungen seitens der uns angreifenden 52 Kriegsnationen stattfinden, schulden diese uns die Kleinigkeit von einigen hunderttausend Tonnen Gold, Silber, Platin und Trillionen in US-Dollar, dies natürlich außerhalb der Hyperinflation berechnet. Alle sich im Hintergrunde versteckenden Kriegsverbrecher der zionistischen Szene würden weltweit gesucht, schnell aufgespürt, zu uns in die Heimat verbracht und dort ihren gerechten Prozessen zugeführt, welche, so ich etwas zu sagen hätte, nicht mit seichten Ablässen wie der Todesstrafe belohnt werden dürften. Es gibt bessere Mittel, die Killbills von ihrer unvorstellbaren Schuld zu befreien. Wir waren bei jenem Thema Schuld. Nur ein Beispiel, wie gerecht Schuld wirkt. Du kaufst im Supermarkt ein, vergisst, weil du dieses unten im Einkaufswagen zu stehen hattest, ein Paket Wasser an der Kasse anzuzeigen, bezahlst darum 3,50 Euro zu wenig. Kein Problem, wird von Grünland aus bemerkt, da hinter dem Wirken keine böse Absicht sich verbarg. Auch beim Einladen ins Auto bist du der festen Meinung, den Einkauf komplett bezahlt zu haben. Zu Hause gleiches Denken. Hier trifft dich keine Schuld, bist du wissentlich der festen Überzeugung, keinen Fehler begangen zu haben. Fällt dir am Auto aber auf, Mist, das Wasser habe ich vergessen zu bezahlen, aber der Scheißladen ist sowieso zu teuer. Egal. Und du gehst nicht noch einmal rein, um deine Schuld zu egal, ob der Laden zu teuer ist oder nicht, du akzeptiertest die Preise vor dem Kauf zu begleichen. Erhältst du einen Minuspunkt oder auch mehrere, je nach Schwere deiner Tat, in dein Buch des Lebens, aus welchem dich die Maiden, der Freier, die Walküren, die grönländischen Beobachter, wie du sie auch immer nennen willst, sogar ausschließen können, sobald du deinen Sold übererfülltest. Nun magst du, Simone, sagen, ist mir egal, ob ich in solch einem Scheißbuch des Lebens stehe oder nicht. Mit solchem Denken würde ich vorsichtig sein. Denn so manch einer verstand nicht, was das des Lebens hierin bedeutet, nämlich Sense. Nach dem Ausschluss ist nicht einfach kein Buch mehr da, sondern der ohne Buch des Lebens verliert sukzessive seine natürlich mütterliche Anbindung an seine Lebenskraft und somit ist dann Schicht im Schacht. Wie du dich dagegen wehren kannst? Ganz einfach. Sei ehrlich, offen, hilfsbereit, erfülle die Gesetze der Altvorderen und erkenne die Leichtigkeit allen Lebens im Einklang mit diesen wahrhaftigen Gesetzen. 77. Eure Göttin aber Istara heiße, Allvaters strahlende Botin und eure heimlich Gefährtin Isais. Sie werdet ihr sehen, wenn die Siegschlacht geschlagen zur Feier mit langwogenem Haupthaar, ehe ich's zum Weiterkampf abermals kürze. Dies spreche ich, weil ihr's wissen müsst, mein Bild stets zu kennen. Wie ihr es denkt, so erkenne ich mich. Was wäre diese Erlebniswelt ohne uns trennende Ismen? Ja, in der Tat langweilig. Wer, Simone, würde deine Willenskraft, auch die in dir bis zum Bersten angeschwollene Unterscheidungskraft, deine dich begeisternde Freude am Lernen anheizen, sodass deine Seele auf ihrer Reise durch die vielen Welten messerscharf in ihren Fähigkeiten sich trainiert? Wolltest du, so es nicht die Kinder des Teufels wären, deren Aufgabe der Bösewichte in der Welt erfüllen? Gut und Böse erfüllen ein energetisches Gegeneinander zu jeder Zeit in der Welt der Illusionen. Aus diesen heraus eine Schuldfrage zu klären ist. Ausgleich muss in allen buchhalterischen Vorgängen hergestellt werden. Die gesamte Matrix ist eine Buchhaltung, auch metaphysisch. Wird ein Volk wie das der Deutschsprechenden zu Unrecht durch das kollektive Bewusstsein und Handeln in ein Leid verbracht, hat die Gemeinschaft Heilung anzubieten, einen Energieausgleich. William Toll sagt uns seine Liebe zu. Wir sollen stolz sein, Deutsche sein zu dürfen. Ja, das sind wir. Doch sind wir weit mehr, wenn wir in unsere unbesiegbare Kraft endlich gekommen sind. Mit allein dem Titel Deutscher ist Vollkommenheit bei den Götterfunken auf Erden lange nicht erklärt. Was wir in Wahrheit sind, ist nicht einmal mit unserer reifen Muttersprache zu definieren. William aber will uns erneut zum Arbeiten und Dienen bringen, der Welt unsere Vollkommenheit im Werken aufschwatzen. Doch dies wird nicht mehr geschehen. Ist des lebenden Menschen des Mittelreiches fortan die Rolle der spirituellen Steuerung anderer Völker zugesichert? Entlohnt wird der denkende und schöpfende Mensch aus seinen nicht in 10.000 Jahren seitens der Schuldigen zu begleichenden Reparationen. Karma trifft dich, liebe Simone, nicht als Ursache und Wirkung, nicht jedenfalls in dieser Beschreibung korrekt. Das Gesetz des Ausgleichs ist definiert von Karma, denn letzteres zeigt dir nur den bisher noch nicht gegangenen Weg auf, der, und diese Information ist wesentlich, für dein Leben vorgesehen ist. So kann es sein, du wolltest immer MTA sein, medizinisch-technische Assistentin. Das weiß ich aus deinem Leben. Doch deine Seele sah für dich eine Mutterschaft vor, in welcher du unserem Volke 5 Kinder schenkst. Sieh dich an, du bist hell, deine Augen strahlen, Urtypus unseres Geschlechts. Was also tust du in den giftigen Apotheken? Mutterschaft könnte dein Karma sein, der eine und heilvolle Weg für dich und das Kollektiv unseres Volkes, den du bisher noch nicht gegangen bist, der aber seitens deines Seelenplans unbedingt für dich vorgesehen ist. Nun kommen wir aber erneut beim Gesetz des Ausgleichs an, bei Ursache und Wirkung, nämlich dann, so du deinen dir vorgesehenen Weg nicht einschlägst, meinetwegen 5 reinen Kindern unseres Volkes eine weisende und liebende Mutter zu sein, um somit den wahren Fortschritt der Gemeinschaft damit voranzutreiben. In deinem Leben werden Disharmonien ihren Platz finden, dich hierin strafen, dich traurig und sehnsüchtig machen. Erinnere dich deiner Worte, der Typ, der keine Kinder wollte und weswegen du dich seinem Wunsche anpasstest. Du musst deinen Weg gehen, Simone, nicht seinen. Du hast die besten körperlichen und spirituellen Eigenschaften der Mutterschaft. Öffne deine Augen und lasse endlich deiner Bestimmung ihren Lauf. Jeder Mann sollte voller Freude den kosmischen Bund mit dir eingehen wollen und euren Schöpfungen ein bewusster, liebevoller Vater sein. Kannst du eine Ethnie nicht ausrotten, so befleißige dich ihrer Freundschaft. Als Zitat. Es hätte auch heißen können, kannst du die eine Ethnie nicht ausrotten. Das würde wahrscheinlich besser passen, aber gut. Noch einmal will ich die kommende Agenda etwas präziser beleuchten, denn das Abdanken des weltweiten Satanismus ist nicht gleichbedeutend mit dem Auflösen ihrer Pläne. Diese Aufträge werden so lange von den noch übrigen Dunklen der Halunken-Szene verfolgt, bis sie verurteilt sind oder aus der Welt geschlachtet. Wir erinnern uns daran, bei den meisten Politikmarionetten handelt es sich um beliebig zu vervielfachende Plasma-KIs. In einem Moment, in welchem der zionistische Satanismus der mosaischen Verbrecherbande im Hintergrund jedoch seine schlimmste jemals erlangte Niederlage erkannt hatte, schickten Lebensfeinde ihre seichten Stimmen, die samtweich und in Liebe auf uns wirken. William Toll sagt, er liebt uns, weil wir Deutsche sind. Er liebt uns alle einfach so. Erich Mielke, Chef der Stasi, sagte nach dem Zusammenbruch des zionistischen Kommunismus in der DDR, aber ich liebe euch doch alle. Komischer Zusammenhang. 117. Lauscht aller Stimmen, jedes Zeichens habet Acht. Falschheit werfen in die Welt Schadeins Diener. Vorsicht übt, vergesst nicht, unrein ist die Menge der Menschen da hier, abgefallen aus Allvaters Heim. Ja, ich weiß, ich bin wieder der Miesmacher, der den gutherzigen Mann nur verleumden will. Nein, das ist in keinem Ansatz mein Ziel. Mir ist bekannt, dass William für eine Organisation arbeitet, der auch ich angehöre, die jedoch aus vielen Zweigen besteht und vor allem von vielen Mächten durchwandert wurde. In meinen vielen Leben zuvor lernte ich Freunde kennen, die mir von hinten das Schwert in feiger Absicht meinen Kopf vom Körper trennen ließen. Ich sah Feinde, die mir uns wohlgesonnen waren. Es ist immer ratsam und bestes Mittel zum Zwecke, den uns Liebenden noch einmal nach Ausgleich zu fragen, wie denn zur Reparationszahlung für das durch uns ertragene Leid, wie er denn zur Reparationszahlung für das durch uns ertragene Leid steht. Drei Antworten hierzu. William habe nicht am Kriege mitgewirkt. Wir auch nicht, unsere Eltern nicht, mussten aber trotzdem zahlen und wir zahlen noch heute. Zweitens, wir sollen mal schön leise und unauffällig sein, ansonsten die einst kriegerischen, jene, die uns immer wieder angriffen, sich erneut wieder in Angriffskriege begeben könnten. Und drittens, wir könnten unsere Teilschuld dann begrenzen, der Welt mittels unserer zahlreichen Fähigkeiten zu dienen. Das ist der William Toll, der wunderbare Friedensbotschafter aus den US, der uns aus Gründen geschickt wurde, dem Feinde erneut in seine Karten zu spielen, du Träumer. Eine Schuld uns hieran überzubügeln oder überbügeln zu wollen, weil sich das Volk der Vollkommenen wehrt, fügt allem guten Wirken des Mannes einen sehr negativen Beigeschmack hinzu. Notwehr ist Menschenrecht, göttliche Tugend. Nach meinen Fragen an ihn war der gute Mann nicht mehr so freundlich, versagte mir zudem jede weitere Antwort auf die ihn treffenden Wirkungen meiner reinen Ausführungen. Noch einmal, das ist der Mann, der uns alle so sehr liebt, der wollte, dass wir Fragen stellen, jedoch mit der reinen Wahrheit nicht klarzukommen scheint. Rechne also nicht damit, lieber Leser, Hörer, dass du wirklich von den Feinden unserer Gottrasse geliebt wirst. Es sind die züngelnden, angsterfüllten Schlangen, die sich anbiedern. Das satanische System ist am Arsch und ohne die Energien der höchsten irdischen Schöpferrasse fehlen der Schattenmacht nun ihre Batterien des kommenden Erhalts. Mir ist aber bewusst, dass Deutsch sogar dann das falsche Spiel der illegalen Steuerzahlungen und der Vielfachausbeutung der Kollateralkonten weiter mitspielen würde, solange der Zustand von vor der Corona-Lüge wiederhergestellt werden würde. Deutsch ist Person und Person ist Sklave. Hauptsache ficken, feiern, Fußball und schon ist das Minderleben der minderbegabten Geister ein Träumchen. Das druckbetankte Volk gehört den Konzernen. Sie müssen erfüllen, was ihr Herr und Meister von ihnen verlangt. Sie werden walle manche Strecke zum Brunnen rennen, das zum Zwecke Wasser fließe, bis sie aus ihren Ohren bluten und uns Freie damit erneut als demokratische Überzahl vom Freisein abhalten. Und darum die Aufgabe des dritten Sargon.